Nach den unvollständigen und teilweise auch unklaren Stellungnahmen der vergangenen Tage hat heute das Budapester Innenministerium in einer Erklärung den Standpunkt der Behörden zur Frage der sogenannten illegalen Grenzübertritte bekannt gegeben. Konkret geht es dort um die DDR-Bürger, die über Ungarns zum größten Teil vom eisernen Vorhang befreite Westgrenze nach Österreich fliehen wollen. Die Zahl der dabei Festgehaltenen hat in der ersten Hälfte des Jahres 550 betragen. Verfahren wird mit den Betroffenen nach folgender Methode. Beim ersten Versuch brauchen sie nichts zu befürchten. Sie werden von den Patrouillen aufgefordert, unverzüglich die Grenzzone zu verlassen. Das zweite Mal wird ein Sichtvermerk in die Reisedokumente eingeführt, der zugleich auch dem Entzug der Aufenthaltsgenehmigung in Ungarn gleichkommt. Sie müssen dann das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen. Dies sei nach dem Leiter des Ausländeramtes der Polizei noch eine relativ milde Sanktion, die allerdings auch so viel bedeute, dass die Betroffenen ein Jahr lang Ungarn nicht betreten dürfen. Im Wiederholungsfall folgt dann die unverzügliche Ausweisung bzw. die Abschiebung in die DDR. An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass der größte Teil der sich im Gebäude der Budapester Botschaft der Bundesrepublik aufhaltenden 30 DDR-Bürger aus Personen besteht, die bereits den Stempel der Polizei in den Dokumenten tragen. Nun wird auf der ungarischen Seite behauptet, dass dieser Sichtvermerk keine Information an die DDR-Behörden beinhalte. In Wirklichkeit ist dies auch nicht notwendig. Die ungarische Polizei ist nämlich im Sinne eines Abkommens verpflichtet, die Zuständigen im SED-Staat über jede Straftat, die seine Bürger in Ungarn begehen, zu informieren. So werden die Namen der an der österreichischen Grenze zum zweiten Mal abgefangenen an die Budapester DDR-Botschaft weitergeleitet. Ein Konflikt zwischen Ungarn und Ostberlin wird sich allerdings erst dann anbahnen, wenn das Parlament an der Donau das Gesetz ändert, das den illegalen Grenzübertritt als eine Straftat bezeichnet. Dazu soll es voraussichtlich noch in diesem Jahr kommen. Ungarische Rechtsexperten sind nämlich der Meinung, dass das Gesetz, selbst wenn es zunächst einmal auch liberal angewendet wird, nicht nur mit der auch von Budapest vor kurzem unterzeichneten Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951, sondern auch mit den Normen der Rechtsstaatlichkeit im Widerspruch steht. Gegenwärtig handelt es sich um eine Phase des Überganges, wo die Praxis noch gewiss für einige Unklarheiten sorgen wird. Anbetracht dieser Tatsache hat also jedes diesbezüglich gesprochene Wort ein unermessliches Gewicht für die Betroffenen. Auch amtierende Ministerpräsident Rakowski sagte seinem Land heute eine Zeit chronisch instabiler Regierungen voraus. Angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und des notwendigen Umbaus, so Rakowski, würden künftige Regierungen ihr Heil wahrscheinlich in der Kritik an der jeweiligen Vorgängerregierung suchen. Damit griff Rakowski der Zeit jedoch voraus, denn vorerst gibt es ja in Polen noch keine Regierung, die sich diesen Vorwurf gefallen lassen müsste, die sich also an ihrer Vorgängerin messen könnte. Um die Möglichkeiten der Regierungsbildung zu erörtern, trafen sich heute Arbeiterführer Wałęsa und Staatspräsident Jaruzelski. Was die Solidarität dabei forderte und was der neu gewählte Präsident mitzumachen bereit ist, fasst Reinhold Vetter zusammen. Etwa 2 Stunden dauerte das Treffen zwischen dem polnischen Staatspräsidenten Wojciech Jaruzelski und Lech Wałęsa, dem Vorsitzenden der Solidarität. Das Gespräch war Teil jener Konsultationen, die Jaruzelski gegenwärtig zum Zweck der Regierungsbildung mit Vertretern aller wichtigen politischen Gruppierungen des Landes führt. Anschließend beriet Wałęsa mit Parlamentariern der Solidarität über die Ergebnisse seiner Unterredung. In einer kurzen Stellungnahme vor Journalisten sagte er, das Gespräch sei interessant gewesen, aber grundsätzlich stünden die Verhandlungen über die Regierungsbildung erst ganz am Anfang. Seine Verhandlungsposition wird deutlich anhand einer Erklärung, die er dem Staatspräsidenten zu Beginn des Gesprächs überreichte. Darin heißt es, die Solidarität habe bei den Wahlen zum Sejm und Senat einen großen Erfolg errungen. Gleichzeitig verlange die schwierige wirtschaftliche Lage Polens mutige und energische Schritte. Logisch wäre es, so Wałęsa, wenn nun diejenigen die Macht im Staat übernehmen, denen die Bevölkerung Vertrauen entgegenbringe. Gegenwärtig sei die bisherige Regierungskoalition aber noch nicht bereit, ein Kabinett zu tolerieren, das allein von der Solidarität getragen werde. Der Gewerkschaftsvorsitzende betonte weiter, dass er nichts dagegen habe, wenn einzelne Vertreter der Solidarität in einer etwaigen großen Koalition Ministerposten übernehmen. Für eine solche Koalition könne seine Organisation aber keineswegs die gesamte politische Verantwortung übernehmen. Denkbar, so Wałęsa, sei im Übrigen auch, dass sich die Solidarität weiterhin auf die Rolle der Opposition beschränke. Die Erklärung des Gewerkschaftsvorsitzenden ist ein weiterer Beleg dafür, dass in der Solidarität und unter ihren Parlamentsabgeordneten unterschiedliche Positionen zur Regierungsbildung vertreten werden. Noch scheint nur eine Minderheit für Beteiligung am kommenden Kabinett zu plädieren. Ihr Argument lautet: Lediglich ein Kabinett, an dem auch Minister der Solidarität beteiligt sind, wird genug Vertrauen im Volk haben, um auch unbequeme Maßnahmen durchsetzen zu können. Die Mehrheit dagegen betrachtet Änderungen des politischen Systems gerade auf lokaler und regionaler Ebene als Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung. Erst dann, so sagen viele Mitglieder der Solidarität, wenn die Bürokraten in der Staats- und Wirtschaftsverwaltung entmachtet sind, können unsere Minister verantwortungsvolle Regierungsarbeit leisten. Der Sowjetunion scheint sich zu entspannen. Jedenfalls wird aus einigen Kohlerevieren gemeldet, dass die Arbeiter die Streiks beendet haben und in die Gruben zurückgekehrt sind. Entwarnung in der innenpolitischen Krise des Landes bedeutet dies gleichwohl nicht, denn es gibt neue Streiks an anderer Stelle. Hermann Krause mit den neuesten Informationen. Ein neuer Streik, hinter dem ein langschwelender Nationalitätenkonflikt steckt, wird soeben aus Tallinn, aus der Hauptstadt der Baltischen Republik Estland, gemeldet. Dort ist die nicht-estische Belegschaft mehrerer Großbetriebe in den Ausstand getreten. Die Forderung der vorwiegend russischen Arbeiter lautet: erstens Annullierung des Sprachengesetzes, das Estisch zur Amtssprache erhoben hat, und zweitens Nichtverabschiedung des Wahlrechts, nachdem nur diejenigen an den Wahlen zu den kommunalen Sowjets teilnehmen dürfen, die mindestens 5 Jahre in Estland leben. Zurzeit wird dieses Gesetz im obersten Sowjet von Tallinn beraten. Bestreikt werden seit gestern Mittag Schiffsbaubetriebe und Betriebe der Radioelektronikbranche. Heute haben sich laut TASS weitere Bereiche angeschlossen. Hinter diesem neuerlichen Streik steckt ein langschwelender Konflikt zwischen der estischen und der dort lebenden russischen Bevölkerung. Wie die anderen baltischen Staaten streben die Esten die ökonomische und wenn möglich auch politische Unabhängigkeit von Moskau an, während sich die russische Bevölkerung zunehmend diskriminiert fühlt. Während sich die Esten in der Volksfrontbewegung zusammengeschlossen haben, organisierten sich die Russen und andere Nationen in der Interfront. Diese hatte erst kürzlich gegen die offizielle Politik Estlands demonstriert. Wie groß das Ausmaß dieses Streikes ist oder wie lange er dauern wird, ist zurzeit nicht erkennbar. Erst am Abend meldete TASS, dass die Bergarbeiter im Donbass ihre Arbeit wieder aufgenommen haben, nachdem ihr Streikleiter Bokarev aus Moskau zurückgekehrt war, wo ihm Ministerpräsident Ryschkow die Erfüllung aller Forderungen zugesichert hatte. Bis auf eine Zeche haben im Donbass alle Gruben die Arbeit wieder aufgenommen. Heute sind bereits 150.000 Tonnen Kohle gefördert worden. Es wird eine Zeit lang dauern, schreibt TASS, bis der normale Rhythmus wiederhergestellt wird. Die Mehrheit der Bergleute habe Disziplin und große Verantwortung bewiesen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Streikkomitees weiter bestehen bleiben, um die Einhaltung der Vereinbarungen zu überwachen. In der abendlichen Fernsehsendung Vremja dann wieder erstmals Kumpel, die in die Gruben einfahren. Die Lage in der autonomen Republik Abchasien wird weiterhin als angespannt bezeichnet. Bei den mittlerweile mehr als 2 Wochen andauernden Unruhen waren 20 Menschen getötet worden. Nach Auskunft des Innenministeriums arbeitet die Hälfte der Betriebe in der Hauptstadt Suchumi immer noch nicht. Bereits gestern hatte Gorbatschow in seiner Eröffnungsrede vor dem obersten Sowjet von einer beunruhigenden Entwicklung in Georgien gesprochen. Heute wurde nun bekannt, dass am Montag in der Hauptstadt Tbilisi eine Demonstration stattfand, an der sich 18.000 Menschen beteiligten. Laut TASS hätten sie die Entwicklung in Abchasien diskutiert. 3 Studenten sind in einen Hungerstreik getreten. Sie fordern die volle Unabhängigkeit Georgiens. Seit Ungarn und Österreich den eisernen Vorhang abgebaut haben, versuchen immer mehr DDR-Bürger über Ungarn in den Westen zu gelangen. Im ersten Halbjahr 89 waren es rund 500. Das Bonner Ministerium für innerdeutsche Beziehungen warnte in den letzten Tagen und auch heute nochmals eindringlich vor diesem Fluchtweg, da Ungarn nach dem Abbau der Grenzabsperrungen vermehrt Streifenpolizei an der Grenze eingesetzt habe. Nachdruck verliehen dieser Warnung aus Bonn heute Meldungen aus Ungarn. Gabor Kisseli mit den Einzelheiten. Verfahren wir mit den Betroffenen nach folgender Methode. Beim ersten Versuch brauchen sie nichts zu befürchten. Sie werden von den Patrouillen aufgefordert, unverzüglich die Grenzzone zu verlassen. Das zweite Mal wird ein Sichtvermerk in die Reisedokumente eingeführt, der zugleich auch dem Entzug der Aufenthaltsgenehmigung in Ungarn gleichkommt. Sie müssen dann das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen. Dies sei nach dem Leiter des Ausländeramtes der Polizei noch eine relativ milde Sanktion, die allerdings auch so viel bedeute, dass die Betroffenen ein Jahr lang Ungarn nicht betreten dürfen. Im Wiederholungsfall folgt dann die unverzügliche Ausweisung bzw. die Abschiebung in die DDR. An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass der größte Teil der sich im Gebäude der Budapester Botschaft der Bundesrepublik aufhaltenden 30 DDR-Bürger aus Personen besteht, die bereits den Stempel der Polizei in den Dokumenten tragen. Nun wird auf der ungarischen Seite behauptet, dass dieser Sichtvermerk keine Information an die DDR-Behörden beinhalte. In Wirklichkeit ist dies auch nicht notwendig. Die ungarische Polizei ist nämlich im Sinne eines Abkommens verpflichtet, die Zuständigen im SED-Staat über jede Straftat, die seine Bürger in Ungarn begehen, zu informieren. So werden die Namen der an der österreichischen Grenze zum zweiten Mal Abgefangenen an die Budapester DDR-Botschaft weitergeleitet. Ein Konflikt zwischen Ungarn und Ostberlin wird sich allerdings erst dann anbahnen, wenn das Parlament an der Donau das Gesetz ändert, das den illegalen Grenzübertritt als eine Straftat bezeichnet. Dazu soll es voraussichtlich noch in diesem Jahr kommen. Ungarische Rechtsexperten sind nämlich der Meinung, dass das Gesetz, selbst wenn es zunächst einmal auch liberal angewendet wird, nicht nur mit der auch von Budapest vor kurzem unterzeichneten Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951, sondern auch mit den Normen der Rechtsstaatlichkeit im Widerspruch steht. Gegenwärtig handelt es sich um eine Phase des Überganges, wo die Praxis noch gewiss für einige Unklarheiten sorgen wird. Anbetracht dieser Tatsache hat also jedes diesbezüglich gesprochene Wort ein unermessliches Gewicht für die Betroffenen. Der oberste Sowjet in Moskau debattiert heute über die Situation in den drei baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen. Beeinflusst werden dürfte die Diskussion ganz sicher durch die derzeitigen Streiks in Estland. Die Streiks werden allerdings nicht von Esten getragen, die mehr Autonomie verlangen, sondern von der russischsprachigen Bevölkerungsminderheit in dieser Republik. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, wurde die Arbeit auf Werften und Betrieben niedergelegt. Die russischsprachige Minderheit in Estland befürchtet, von der estnischen Minderheit bevormundet zu werden. Über die Lage in Estland und die Diskussion im obersten Sowjet ein Beitrag von Hermann Krause. Noch keine verlässlichen Informationen gibt es über das Ausmaß des Streikes vorwiegend russischer Arbeiter in mehreren Betrieben der estnischen Hauptstadt Tallinn. Während ein Sprecher der Bewegung Interfront, in der sich die russische Bevölkerung organisiert hat, von 60.000 Streikenden spricht, behauptet die estnische Unabhängigkeitsbewegung, an dem Aufstand seien nur einige tausend Arbeiter beteiligt gewesen. Die Komsomolskaja Pravda erklärt in ihrer heutigen Ausgabe, wieso der schon langschwelende Konflikt gerade jetzt zum Ausbruch kommt. Demnach empört die russische Bevölkerung, die ca. 40% der Gesamtbevölkerung Estlands ausmacht, das anstehende Wahlgesetz, das zurzeit im Parlament in Tallinn beraten wird. Nach den Plänen der estnischen Regierung soll nur der das Wahlrecht erhalten, der 2 Jahre einen festen Wohnsitz in Estland nachweisen kann. Als Kandidat darf sich nur der aufstellen lassen, so der Entwurf, der mindestens 10 Jahre in der Republik lebt und 5 Jahre in seinem Wahlkreis wohnt. Die Russen fühlen sich dadurch diskriminiert. In dem Pressebericht heißt es, alle nicht einheimischen Studenten, die Angehörigen des Militärs sowie alle Arbeiter, die sich nur zeitweise in der Republik aufhalten, sind somit von der Wahl ausgeschlossen. Auf großen Protest stößt auch das Sprachengesetz. Seit November des letzten Jahres ist Estisch zur Amtssprache erklärt worden. Alle Nicht-Esten müssen, wenn sie eine Amtsfunktion ausüben, innerhalb von 4 Jahren Estnisch lernen. Ansonsten können sie mit einer Entlassung rechnen. Der Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen verschärfte sich mit den zunehmenden Autonomiebestrebungen und der Forderung der baltischen Staaten nach Unabhängigkeit. Die Esten verlangen wie die Litauer und Letten die Aufkündigung des Hitler-Stalin-Paktes und des geheimen Zusatzprotokolles, das die baltischen Staaten der Sowjetunion zuteilte. Sie betrachten sich als widerrechtlich besetzt und verlangen einen Sonderstatus. Diese Forderungen der baltischen Staaten nach mehr wirtschaftlicher Selbstständigkeit stehen heute auf dem Tagesordnungspunkt des obersten Sowjet. Die Sitzung wird von Generalsekretär Michail Gorbatschow geleitet. Als noch immer angespannt bezeichnet TASS die Lage in der autonomen Republik Abchasien. In den letzten 24 Stunden kam es zu Versammlungen sowohl in Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens, als auch in anderen Städten. An ihnen nahmen an die 3000 Menschen teil. Ein Sprengkörper wurde vor dem Haus eines Dozenten der Universität von Suchumi geworfen. Ebenso kam es zu einer Explosion in einem Betrieb. Niemand wurde verletzt. Mehr als 5100 Waffen sind seit Beginn der Auseinandersetzung mittlerweile sichergestellt worden. Stealth, zu Deutsch Tarnkappe, heißt der für gegnerisches Radar angeblich unsichtbare Bomber. Das ehrgeizige Projekt der USA ist seit Beginn der Planungen von Pannen und Skandalen verfolgt. So verzögerte sich der Jungfernflug des Bombers um fast ein Jahr. In der vergangenen Woche sah die Öffentlichkeit zum ersten Mal das mit Technik vollgestopfte Flugzeug in den Lüften. Diesen Erfolg belohnte der US-Senat nun. Der Bau von 3 weiteren Stealth-Bombern wurde genehmigt. Weil aber die Kosten extrem hoch, das Projekt zudem umstritten ist, knüpften die Senatoren Bedingungen, wie der Bericht von Joachim Lenz aus Washington zeigt. 23 Milliarden Dollar hat die US Air Force ausgegeben für dieses strategische Flugzeug, das seine Nuklearwaffen weit in die Sowjetunion hineintragen soll, unentdeckt von Radargeräten. 23 Milliarden, ohne dass der B-2 oder Stealth auch nur ein einziges Mal geflogen wäre. Erst in der vergangenen Woche hatte der erste vom Fließband gerollte Stealth-Bomber im bislang einzigen Flugversuch über kalifornischer Wüste einen großen, behutsamen Kreis beschrieben. 132 Stück des B-2 Stealth wollen Air Force und Pentagon gebaut sehen, für einen Preis von insgesamt 73 Milliarden, vielleicht aber auch weit über 100 Milliarden Dollar. Grundsätzlich hat der US-Senat jetzt diesem Plan zugestimmt, allerdings mit strikten Auflagen. Der B-2 müsse unter Beweis stellen, dass er tatsächlich der von seinen Konstrukteuren gerühmten Flugleistungen fähig und er müsse zeigen, dass er wirklich radarsicher sei. Außerdem wird das Pentagon um einen Report gebeten, der untersucht, was denn wäre, wenn statt der geplanten 132 nur 90 bis 100 oder gar nur 60 bis 70 Stealth-Bomber angeschafft würden. Der mit dem B-2-Bau beauftragte Generalunternehmer, die Northrop Corporation, weist derweil eindringlich darauf hin, dass der B-2 zwar in Kalifornien zusammengesetzt wird und der mal einst in Missouri stationiert werden soll, dass aber ganz Amerika vom B-2 profitiert. Hunderte von Subunternehmen in 46 Bundesstaaten, so Northrop, und in 383 Wahlkreisen werden 3/4 des B-2-Kuchens unter sich aufteilen. Für Northrop bleibe nur der Rest. Parlamentarier, so die Botschaft, denkt an die Arbeitsplätze, denkt an die Industriespenden aus eurer Heimat, wenn ihr über das Schicksal von B-2 befindet. Justizministerium und Pentagon gehen zugleich der für alle Beteiligten gerade jetzt peinlichen Frage nach, welche Berechtigung Hinweise haben, dass Northrop in betrügerischer Absicht durch überhöhte Rechnungen dem Pentagon 2 Milliarden Dollar zu viel für bislang erbrachte Leistungen bei der Entwicklung des B-2 abgeknöpft hat. Northrop ist darüber hinaus unter Betrugsverdacht für überhöhte Rechnungen oder kriminelle Manipulation von Testergebnissen, unter anderem bei Marschflugkörpern und Kampfflugzeugen und bei den MX-Interkontinentalraketen. Allen, die Zweifel am Sinn, am Konzept oder an den Kosten des Stealth-Bombers haben mochten, erklärte Sicherheitsberater Scowcroft, die künftige Existenz der Stealth-Flotte sei die Grundvoraussetzung gewesen bei der Erarbeitung von Amerikas Verhandlungsposition bei den Genfer Start-Verhandlungen zwischen Moskau und Washington zur Reduzierung der beiderseitigen strategischen Raketenarsenale. Scowcrofts Botschaft: Wer B-2 abwirkt, schnürt Amerika die Luft ab bei den Raketenverhandlungen. Dieses Argument blieb offensichtlich nicht ohne Wirkung. Pentagon-Chef Cheney mahnte, der im Land um sich greifenden Überzeugung, der Frieden mit der Sowjetunion stehe bevor, könne er sich nicht anschließen. Amerika müsse weiter gewappnet sein, dürfe gerade jetzt nicht in seinen Anstrengungen nachlassen. Heute wird auch das Repräsentantenhaus über die Finanzmittel für den B-2-Bomber befinden. Gestern hatte dort eine Mehrheit, zu der eine zunehmende Zahl von Parteigängern des Präsidenten gehört, die Mittel für SDI-Weltraumwaffen von vorgeschlagenen 4,9 auf 3,1 Milliarden Dollar im kommenden Jahr gekürzt. All diese Abstimmungen sind Bestandteil eines alljährlich wiederholten Rituals, bei dem das Repräsentantenhaus im Rüstungshaushaltsvorschlag der Regierung mit kräftigem Rotstift arbeitet, während der Senat nur unwesentlich kürzt. In der gestrigen Debatte über die von den baltischen Staaten eingebrachten Gesetze zur selbstständigen Rechnungsführung deutete sich ein Kompromiss an. Heute Vormittag nun stimmten die Delegierten im obersten Sowjet mit großer Mehrheit für den Antrag der Balten. Damit erhalten Estland, Lettland und Litauen ab dem 1. Januar des Jahres 1990 weitgehend das Recht auf selbstständige wirtschaftliche Rechnungsführung. Über diese Initiative hatte es gestern noch heftige Auseinandersetzungen gegeben. Generalsekretär Michail Gorbatschow hatte die Forderungen grundsätzlich befürwortet, gleichzeitig jedoch betont, dass die Interessen der gesamten Sowjetischen Föderation gewahrt bleiben müssten. Das Abstimmungsergebnis heute jedoch war überwältigend. Mit 382 Ja-Stimmen bei nur 15 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen billigten die Abgeordneten die Einführung der autonomen Rechnungsführung. Wie diese nun umgesetzt werden, das liegt im Aufgaben- und Kompetenzbereich der jeweiligen Ministerräte. Zumindest die Esten haben ein fertiges Konzept parat, das von ihrem obersten Sowjet in den nächsten Tagen voraussichtlich verabschiedet wird. Ausdrücklich betont wurde, dass frühere Unionsgesetze in den drei Republiken keine Gültigkeit mehr haben, wenn sie denn den neuen wirtschaftlichen Freiheiten zuwiderlaufen. Davon getrennt wurde dann noch über den Antrag Litauens und Estlands auf volle wirtschaftliche Unabhängigkeit abgestimmt. Diese Rechte sind weitgehender. Auch hier eine überwältigende Mehrheit, 354 Abgeordnete stimmten dafür. Insgesamt kann diese Entscheidung als ein Erfolg der baltischen Staaten betrachtet werden, obwohl gestern eine litauische Abgeordnete kritisierte, dass die eigentlich ursprüngliche Initiative gar nicht mehr zur Diskussion stehe. Die jetzigen Vorschläge hatte am späten Abend der stellvertretende Vorsitzende des obersten Sowjet, Anatoli Lukjanow, unterbreitet. In seinem Schlusswort heute sagte er, dies alles kann eine Waffe zur Überwindung der konservativen Ströme in unserem Lande sein, die immer noch in einer Reihe von Republiken herrschen. Zitat, damit geben wir der Entwicklung neue Impulse. Die Debatte fand heute vor dem Hintergrund des immer noch andauernden Streikes der vorwiegend russischen Belegschaft in mehreren Betrieben der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Die Arbeiter dort protestieren gegen das anstehende Wahlgesetz, das ihrer Meinung nach die Nicht-Esten diskriminiert. Eine weitere Forderung ist die vorübergehende Aussetzung des Sprachengesetzes, nachdem Amtsträger innerhalb von 4 Jahren Estnisch lernen müssen. Wie viele Arbeiter im Ausstand sind, ist immer noch nicht bekannt. TASS teilte heute mit, dass sich auch Angestellte der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot an dem Streik beteiligen. Der normale Flugverkehr ist allerdings nicht gestört. Leonhard, Professor in den USA, Kommunismusexperte, Autor des einschlägigen Titels Die Revolution entlässt ihre Kinder. Herr Leonhard, im Heute-Mittag-Gespräch, wie wird das in der Sowjetunion weitergehen? Zunächst, ich bin nicht Walter, sondern Wolfgang. Leonhard, die große Perestroika wird weitergehen. Es gibt keine Alternative. Es ist die einzige Möglichkeit, ein Ende der Sowjetunion als Industriegesellschaft zu verhindern, einen zukünftigen Aufschwung zu gewährleisten. Die Perestroika wird weitergehen, aber steht vor einer sehr schweren Probe. Es kommt für Gorbatschow darauf an, in den nächsten 1,5 Jahren 2 Fragen zu lösen. Erstens, die Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. Die ist immer schlechter geworden in den letzten 4 Jahren. Und es besteht die Gefahr, wenn sich da keine Verbesserung eintritt, dass die Bevölkerung, die bisher die Perestroika unterstützt, allmählich skeptisch wird, allmählich sich zurückzieht, vielleicht sogar pessimistisch wird. Und das könnte die Perestroika gefährden. Und zweitens die Kanalisierung des Nationalitätenkonflikts. Ich sage bewusst nicht lösen, weil man kann die 60-jährige Russifizierung nicht ganz schnell überwinden. Aber Kanalisierung, das heißt durch schnelle Reformen an die nichtrussischen Unionsrepubliken und die nichtrussischen Völker, zumindest Gewaltanwendung großen Stils und bürgerkriegsähnliche Zustände zu verhindern. Wenn Gorbatschow diese beiden Punkte, Nahrungsmittelverbesserung und Kanalisierung der Nationalitätenpolitik in 1,5 Jahren wirklich lösen kann, dann gibt es grünes Licht für die weiteren Reformen. Wenn diese beiden Fragen in den nächsten 1,5 Jahren nicht gelöst werden, muss man mit zusätzlichen Schwierigkeiten, ja vielleicht sogar mit Rückschlägen rechnen. Also es kommt auf jede Sekunde an für Gorbatschow. Derzeit Gibt es unterschiedliche Ansichten, das Brodeln in der Sowjetunion nützt Gorbatschow, bringt seine Perestroika eher voran, sagen die einen. Andere meinen, je prekärer die Lage, umso wahrscheinlicher ein Scheitern des Generalsekretärs. Auf Gorbatschow bezogen, ist seine Machtposition gefährdet? Was denken Sie? Zunächst bei den großen Streiks gibt es zwei Aspekte. Das eine ist positiv für Gorbatschow und die Reformer, nämlich, dass es eine Aktivierung in der Bevölkerung gibt. Die Bergarbeiter haben ganz realistische Forderungen gestellt, die wirklich berechtigt sind. Sie waren sehr diszipliniert. Es hat keine gewaltmäßigen Auseinandersetzungen oder gar Tote gegeben. Und die Vertreter der Bergarbeiter haben sich ausdrücklich für die Perestroika ausgesprochen. Das war das Positive. Das Negative war die Gefahr, dass dieser Bergarbeiterstreik sehr lange andauert, dass er vielleicht auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel auf den gesamten Transportverkehr, übergreift und damit finanzielle Lasten der sowjetischen Führung aufbürdet, die sie bei dem sowieso schon großen Defizit nicht erfüllen kann. Es hat also einen positiven Aspekt als Aktivierung der Bevölkerung und einen negativen, weil eben die Möglichkeit, Forderungen zu erfüllen, gerade im finanziellen Bereich, begrenzt sind. Wir wissen ja nicht, was jetzt noch alles passieren wird, aber sind das nicht schon jetzt zu viele Brennpunkte für ein Land, für einen Mann allemal? Das sind sie, und es war zweifellos richtig, dass Gorbatschow von der ernstesten Prüfung gesprochen hat. Es war und ist eine sehr ernste Prüfung, aber damit musste man rechnen, in den nächsten anderthalb Jahren dürfte es noch mehrere solcher Prüfungen geben. Die Nationalitätenkonflikte werden sich wahrscheinlich nicht nur auf Mittelasien, Kaukasus und baltische Länder, wo sie übrigens ganz anders sind als im Kaukasus und in Mittelasien, beschränken, sondern es könnte auch noch in der Ukraine zu einem großen nationalen Aufbegehren kommen. Das sind große Schwierigkeiten, große Prüfungen, aber die landläufige Auffassung, die viel verbreitet wird, die Perestroika sei bereits im Eimer oder Gorbatschows Machtposition sei gefährdet, die würde ich nicht teilen. Es gibt konservative Funktionäre, die keineswegs daran denken, Gorbatschow abzusetzen, dazu ist das Risiko viel zu groß, sondern den Versuch unternehmen, einen zweiten Parteisekretär zu installieren, also einen Stellvertreter Gorbatschows. Und es ist kein Geheimnis, dass diese konservativen Antireformkräfte dabei an Jegor Ligatschow denken. Es besteht also Tendenzen, Gorbatschow einen zweiten hohen Parteiführer an die Seite zu stellen, mit dem Bestreben, die von Gorbatschow vorgeschlagenen Reformen abzubremsen, zu verwässern und zu verschieben. Das Tauziehen geht also auch in dieser Beziehung weiter, aber zu Gorbatschow gibt es keine personelle Alternative. Ligatschow also quasi als eine Art Politkommissar für Gorbatschow. Ich möchte einen Punkt dennoch ansprechen. Politkommissar würde ich für einen Reformer nicht benutzen. Ja. Politkommissare waren Stanow und Molotow, sogar Brezhnev würde ich noch dazu fügen. Aber ich glaube, dass der Stil Gorbatschows, der Versuch, Brücken zu schlagen, sein Bestreben zuzuhören, sein Bestreben, so weit wie möglich die Forderungen zu befriedigen zu können, würde ich ihn mehr als einen Reformer bezeichnen. Professor Wolfgang Leonhardt im Heute-Mittag-Gespräch. Von ihm erscheint demnächst, am 10. August, ist es ein neues Buch. Es hat den Titel Der Schock des Hitler-Stalin-Pakts und die Aufarbeitung der Geschichte in der Sowjetunion wird möglicherweise auch neue Wunden aufmachen.